Kundgabe 1093. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.09.1939. Schöpfung. Naturkatastrophen. Hinweis. Es vereinigen sich alle Kräfte in der Natur zum Wirken für den Herrn. Scheinbar willkürlich füget sich ein Geschehen dem anderen an, jedoch im Willen dessen stehend, der alles lenkt und leitet, und es gehorchen alle Gewalten der Natur diesem göttlichen Willen. Angesichts dieser Tatsache erhalten alle natürlichen Vorgänge erst ihre rechte Bedeutung. Wer darin den sichtbaren Willen des Herrn erkennt, vermag nun auch die Größe dessen zu erkennen, was nun über die Erde kommen wird. Ein ewiger Wechsel aller Naturvorgänge und doch wieder die regelmäßige Wiederkehr dieser führt zu der so falschen Annahme, dass die Natur in sich ihre Gesetze bedingt, dass also ein Geschehen immer die Folge eines Vorhergegangenen ist, was in gewisser Beziehung auch nicht abzuleugnen ist. Jedoch ist ein jedes Geschehen im Plan der göttlichen Weltordnung vorgesehen. Es ist wohl naturmäßig eines die Folge des anderen, doch eben nur deshalb, weil der Gesetzgeber von Ewigkeit her sein Gesetz ebenso und nicht anders in die bestehende Weltordnung eingefügt hat. Demnach also alles bedingt ist von seinem Willen. Und dieser Wille wieder entspricht ganz dem Reifezustand alles Geistigen, das die Schöpfung birgt zum Zwecke der Vollendung. Diesen Zustand zur Vollendung zu bringen, ist Zweck alles Geschehens im gesamten Universum. Und alle Naturereignisse gleich welcher Art sind immer nur die Mittel zu diesem Zweck. Und daraus wieder geht klar hervor, dass niemals Kräfte der Unterwelt, der Gegenmacht, am Werk sein können bei jeglichem Geschehen, das in dem Schöpfungswerk Gottes zutage tritt, sei es nun aufbauend, sei es zerstörend. Immer ist das Walten der ewigen Gottheit darin zu erkennen, die nichts willkürlich, das heißt, ohne irgendwelche weise Absicht geschehen lässt. Wer in diesem Sinn alle naturmäßigen Vorgänge betrachtet, der wird auch ermessen können, dass nur die göttliche Liebe die treibende Gewalt ist zu allem Geschehen. Denn nur, weil der Schöpfer seine Geschöpfe innig liebt und er ihnen das Vollkommenwerden ermöglichen will, hat er zahllose Möglichkeiten geschaffen, die alle diesem einen Zweck dienen. Mithin gibt es nichts in der Welt, was zwecklos wäre oder auch nur einen anderen Zweck hätte, als diesem Ausreifen des Geistigen zu dienen. Und also muss auch jede Katastrophe, möge ihre Auswirkung noch so leidvoll sein, nur in diesem Sinn betrachtet werden. Und es muss darin immer nur die tiefe Liebe des Schöpfers erkannt werden, der eben zu solchen Mitteln greifen muss, da das Geistige teils aus seiner festen Form erlöst werden muss und teils sich selbst durch eigenen Willen unerlöst verharren lässt und also Abhilfe geschaffen werden muss, weil aller Aufenthalt auf dieser Erde ja nur einen Vollkommenheitszustand, ein Ausreifen des Geistigen zum Ziel hat. Amen.